der Sieger wird unser sein. Es wird schon bald passieren. Es wird schon bald passieren. Diesen Weg zu Ende zu gehen. Es kommt die Zeit, unsere Völker werden auferstehen. Wir sind bereit, diesen Weg zu Ende zu gehen. Es kommt die Zeit, unsere Völker werden auferstehen. Gesunde Wälder, saubere Flüsse und die Meere werden leben. Die Wette der alten Zeit, danach lasst uns wieder streben. Eure Lügen und eure Taten kommen langsam zu sich. Und am Ende unseres dunklen Weges sehen wir schon das Licht. Sehen wir schon das Licht. Wir sind bereit, diesen Weg zu Ende zu gehen. Es kommt die Zeit, unsere Völker werden auferstehen. Wir sind bereit, diesen Weg zu Ende zu gehen. Es kommt die Zeit, unsere Völker werden auferstehen. Wir sind bereit, diesen Weg zu Ende zu gehen. Unsere Völker werden auferstehen. Wir sind bereit, diesen Weg zu Ende zu gehen. Es kommt die Zeit, unsere Völker werden auferstehen. Wir kommen aus den hellen Ecken dieser dunklen Zeit. Das Schlechte hat die Welt belagert, doch jetzt sind wir bereit. Die Jugend stolz, die Wale low, man hört uns schon marschieren. Der Sieger wird unser sein, es wird schon bald passieren. Es wird schon bald passieren. Wir sind bereit, diesen Weg zu Ende zu gehen. Die Zeit, unsere Völker werden auferstehen. Wir sind bereit, diesen Weg zu Ende zu gehen. Es kommt die Zeit, unsere Völker werden auferstehen.